Guten Abend, meine Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. Now, at least a few of you are wondering, does this guy really speak German? Und bevor sich einige von euch fragen, ob dieser Mann wirklich Deutsch spricht. Natürlich. Natürlich, also of course. Ich habe Hunger. I'm hungry. Ich habe Durst. I'm thirsty. Wo ist McDonald's? Where's the next McDonald's? I bring you greetings. I grew up in Anaheim, California, a little town by Los Angeles. Schöne Grüße von Anaheim, Kalifornien, wo ich aufgewachsen bin. Where the original Disneyland is. Wo das Original Disneyland ist. When I was a little boy, my mother told me that Anaheim was German and it meant Anna's home. Und als ich aufgewachsen bin, hat meine Mutter mir gesagt, Anaheim ist deutsch und bedeutet Annas Zuhause, Annas Heim. My grandma Betty, who spoke German, meine Großmutter Betty, die Deutsch sprach, made sure that all the Irby boys ate sauerkraut and wieners. Hat sichergestellt, dass alle Irby-Jungen Sauerkraut und Würstchen essen, Würstel. And she taught us some useful German phrases. Und sie hat uns sehr nützliche deutsche Phrasen beigebracht. Like, du bist ein Dummkopf. Like, you're stupid. True story. Das ist eine echte Geschichte, wahre Geschichte. I spent the first 25 years of my life running from God. Und die ersten 25 Jahre meines Lebens bin ich von Gott weggerannt. Because I was absolutely sure that if I trusted him fully, weil ich sicher war, dass wenn ich ihm vollkommen vertraue, he'd make me a missionary. Dann macht er mich zu einem Missionar. Send me to deepest, darkest Africa. Und sendet mich ins tiefste, dunkle Afrika. And the worst of all, get up in front of people and speak. Und das Schlimmste von allen, ich muss dann vor vielen Leuten sprechen. No one played soccer in America when I was growing up. Als ich aufwuchs, hat niemand in Amerika Fußball gespielt. Except for a few foreigners with funny accents like you guys. Außer vielleicht ein paar lustige Fremde mit einem lustigen Akzent, so wie ihr. Es tut mir leid. I'm sorry. I began playing soccer at 19. At 25, I was living the American dream. Und als wir begonnen haben, wieder Fußball zu spielen, habe ich den amerikanischen Traum gelebt. I had everything that I believed that I wanted to have in society. Und alles, was ich mir gewünscht habe, zu haben in der Gesellschaft. And I was the most miserable, unhappy person on the planet. Aber ich war der deprimiertesten Person auf der Welt. So finally I got on my knees and asked Christ to come into my life. Also ging ich auf die Knie und habe Christus gebeten, in mein Leben zu kommen. And change my life. Und mein Leben zu verändern. And with all due respect to God. Und mit vollem Respekt für Gott. He has a hilarious sense of humor. Hat er einen wunderbaren Art von Humor. Because he made me a soccer missionary. Weil er mich zum Fußballmissionar gemacht hat. When Americans didn't play soccer. Als Amerikaner noch nicht Fußball gespielt haben. Even more foolish, he brought me to the little town of Amstetten, Austria. Und was noch lustiger ist, er hat mich nach Amstetten, Österreich gebracht. With an American soccer team. Mit einem amerikanischen Fußballteam. And a Christian there showed me how much he loved Jesus. Und ein Christ dort hat mir gezeigt, wie sehr er Jesus liebt. And in that town is where I told the Lord that I wanted to become a full-time soccer missionary. Und in dieser Stadt habe ich zu Gott gesagt, dass ich Vollzeit Fußballmissionar werden will. It's amazing how the Lord has led our organization. Und es ist erstaunlich, wie Gott unsere Organisation geführt hat. Into this wonderful partnership with you. Und auch in diese wunderbare Partnerschaft mit euch. Grant Knight and Nate Brewer were the first ones to come over. Grant Knight und Nate Brewer waren die ersten Missionare, die rübergekommen sind. Zach Patterson followed. Zach Patterson ist als nächster gekommen. Stefan's right here. Stefan ist jetzt gerade da. And then, in God's infinite foolish wisdom from 1 Corinthians. Und in Gottes Narrheit, wie in 1. Korinther heißt. He decided to have you guys and come help us in America. Hat er Leuten von euch gezeigt, kommt rüber nach Amerika und helft uns dort. And first came Aga. Und zuerst kam die Aga. And sometimes she even let me be the boss. Und manchmal hat sie mich auch den Chef sein lassen. And then I was just last night with the Starbucks Bible study group. Und letzte Nacht habe ich den Abend verbracht mit der Starbucks Bibelgruppe. And how exciting to hear that six, was it all from CIG? All the people that went to Ohio? Und habe gehört, dass sechs Leute aus einer Bibelgruppe nach Ohio gegangen sind. With Grant Knight. Um mit Grant Knight zusammenzuarbeiten. So I'm just here to really thank Pastor Rob and your church for your partnership with us. Und ich bin jetzt hier, um Pastor Rob und dieser Gemeinde zu danken für die Partnerschaft mit uns. I think many more exciting things are going to happen. Und ich glaube, dass noch viele aufregende Dinge geschehen werden. Wednesday I fly back home to Salem, Oregon, where I live with my wife Susan. We've been married 27 years. Und am Mittwoch fliege ich zurück nach Oregon zu meiner Frau Susan, mit der ich schon seit 27 Jahren verheiratet bin. I missed my daughter Haley's 18th birthday on Thursday. Und ich werde leider den Geburtstag meiner Tochter Haley verpassen, den 18. She's not happy with me. Sie ist nicht sehr glücklich darüber. I missed Mother's Day, but my wife's okay. Aber meine Frau, für meine Frau war es okay. And my son Ryan turns 23 tomorrow. Und mein Sohn Ryan wird morgen 23. And Olga can vouch for my boys, Nathan and Ryan, 24 and 23. I'm trying to find the future mother of my grandchildren. I just want you to know that. Und Olga, ich will nur, dass du weißt, dass ich die zukünftige Mutter für meine Enkelkinder suche. Anyway, God is using us in, I was just in Mexico, that's where the tan came from last week, and it's interesting how God works, because on Saturday, back in Salem, Oregon, I'll be meeting with, back Saturday in Salem, Oregon. Okay, nein, also, wir haben jetzt einige Zeit in Texas, Mexiko verbracht, wo ich meine Freunde hier habe, und der nächste Einsatz wird... Saturday, I'll be in, back home in Salem, Oregon. Und Samstag bin ich zurück in Salem, Oregon. Meeting with the leader of a German mission. Wo ich mich mit einem Leiter von einer deutschen Organisation treffe. And we have our first prayer and planning session. Und wir haben unsere erste Gebets- und Plan-Einheit, Sitzung. On how to use soccer to reach Mongolia for Christ. Und wie man mit Fußball Mongolei für Christus erreichen kann. I have to tell you that this is the most special place for me. I try to come twice a year. I'm actually going with Aga tomorrow. Und ich will euch sagen, dass das ein sehr besonderer Ort ist und ich probiere zweimal im Jahr hierher zu kommen. To the University of Krems. Und morgen fahre ich mit der AGA auf die Universität von Krems. To see about becoming a guest lecturer there, so you can pray for me. Und ich probiere dort Gastredner zu werden, also ihr könnt dafür beten. Thank you so much, God bless you. Danke so sehr und Gott segne euch. Oh, I have a question for you. Come on, you have to come on. And this year, all of our staff, this is what the young people wear anyway. They like to wear these beanies, Pastor. I don't think it'll go with your outfit. Und das ist, was die Jungen heutzutage tragen, diese Hauben. But we want to give you an official Vienna Surge beanie. Und wir würden dir gerne diese offizielle Haube schenken. Yeah, go ahead. Yeah, come on. Photo? Photo? Where's the camera? Photo? Come on. That's okay. You can take it off. Yeah. Du darfst es auch wieder abnehmen. Oh, you're welcome. It's cool, huh? Das ist wirklich cool. Does my hair look all right? Hey, that's so awesome, isn't it? Das ist wirklich erstaunlich, oder? Thank you for sharing that. Danke, dass du uns das mit erzählt hast. God loves Austria, huh? Gott liebt Österreich. All over the place. Thank you. I'm going to wear this tonight when I pick my wife up. Danke dafür, ich ziehe das heute an. Ich setze das heute auf, wenn ich meine Frau abhole. Mary is at the Hillsong Conference. Mary ist heute auf der Hillsong Konferenz. So 4,000 women there. Sind dort 4,000 Frauen. And having a fantastic time. Und die haben eine fantastische She's Zeit. She's coming back tonight at about 11 o'clock. Und sie kommt heute Abend um 11 Uhr wieder zurück. Okay, I need a music stand. We had a little praise getaway seminar on Friday and Saturday. Up in Gutenstein. Wir hatten ein Lobpreisseminar am Freitag und Samstag in Gutenstein. Just with the team, so we could just get to know each other. Mit dem Team, um uns besser kennenzulernen. And so Aga and Connie had this little cool workshops and stuff. It was really great. Und Aga und Connie haben so ein paar Workshops vorbereitet, und es war großartig. And one of them we sat down in breakaway groups. Und wir haben uns dann in so Kleingruppen zusammengesetzt. About seven of us. Sieben von uns. It was like a bowl with little pieces of paper in it. Und da war so eine Wasserschüssel mit so Papierfetzen drin, about Papierstücke. About 200. So 200 Stück. And then we all picked out one, and each had a question. Und da haben wir dann diese Zettel rausgezogen und auf jedem stand eine Frage drauf. And by the providence of God, one of the questions was. Und durch die Vorsehung Gottes war eine der Fragen. What is an ideal mother? Wie schaut die ideale Mutter aus? And so as I listened to people, I started taking notes. Und wie ich den Menschen so zugehört habe, habe ich begonnen, Notizen zu machen. Do you want to hear what the evening worship team thinks an ideal mother is? Und wollt ihr, also seid ihr interessiert dran, wie sich die Worship-Abendgruppe eine ideale Mutter vorstellt? Six from the evening worship team. Also sechs von dem Worship Team. Okay. An ideal mother spends time with you when you need it. Also eine ideale Mutter verbringt Zeit mit dir, wenn du es brauchst. Especially when you're young. Besonders dann, wenn du jung bist. She establishes healthy boundaries and then gradually lets go. Und sie setzt gesunde Grenzen vor und lässt sie dann langsam auslaufen. She explains why she is forbidding something. Sie erklärt, warum sie etwas verbietet. And why she is angry. und warum sie zornig ist. She explains why she, what she is feeling in her heart. Sie erklärt, was sie in ihrem Herzen gerade fühlt. The ideal mother or ideal mom knows when to make the shift from mother to friend. Und die ideale Mutter weiß, wann sie von der Mutter zu einem Freund werden soll. She establishes roots and gives you wings. Also sie gründet Wurzeln für dich und sie gibt dir Flügel. This is just a discussion at a table with the sun shining on us. Und das ist einfach die Diskussion, and, die wir am Tisch geführt haben und die Sonne auf uns gescheint. She knows when it's time to give you freedom to make mistakes. Und sie weiß, wann sie dir die Freiheit geben kann, um eigene Fehler zu machen. She does not assume she knows what is normal for a boy. Und sie geht nicht davon aus, dass sie weiß, was normal ist für einen Jungen. So she asks her husband. Also fragt sie ihren Ehemann. She is not overprotective and does not always forbid. Und sie ist nicht übervorsorglich und sie verbietet nicht alles. The ideal mother always prays for you. Und die ideale Mutter betet immer für dich. And gives you to the Lord. Und übergibt dich dem Herrn. She is around even if you don't need her. Und sie ist in deiner Nähe, auch wenn du sie gerade nicht brauchst. She knows how to listen, sie weiß, wie man zuhört, ask questions, und wie man Fragen stellt. And not give quick advice. Und ohne frühzeitigen Rat zu geben. She is slow to speak, sie ist langsam im Sprechen and slow to anger. Und noch langsamer im zornig werden. I don't think that mother exists. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Mutter existiert. The ideal mother doesn't look for comfort in her children, but in the Lord. Und die ideale Mutter sucht nicht Trost in den Kindern, sondern im Herrn. She teaches her teenagers responsibility. Sie lehrt ihre Teenager Verantwortlichkeit. By saying, you decide, it's your life. Indem sie sagt, du entscheidest, weil es ist dein Leben. She teaches you to expect God's best. Und sie lehrt dich, von Gott das Beste zu erwarten. The ideal mom teaches you about godly authority and submission. Die ideale Mutter lehrt dich über göttliche Autorität und über Unterordnung. By her word. Durch ihr Wort and example. Und ihr Beispiel. She exemplifies trusting in God with all her heart. Und sie setzt ein Beispiel dafür, was es heißt, Gott mit ganzem Herzen zu vertrauen. She knows that God works everything to the good for those who love him. Und sie weiß, dass Gott alles zum Guten wirkt für diejenigen, die ihn lieben. She is steadfast in the Lord for her children. Und sie ist ständig vor dem Herrn für ihre Kinder. And for herself. Und für sich selbst. She knows she is not just a mom. Und sie weiß, sie ist nicht nur eine Mutter, but a sister in Christ. Sondern auch eine Schwester in Christus and a child of God. Und ein Kind Gottes. She knows she needs forgiveness from God and from her kids. Und sie weiß, sie braucht Vergebung vom Herrn und auch von ihren Kindern. The ideal mom admits her mistakes and asks for forgiveness. Die ideale Mutter gibt ihre Fehler zu und verbittet um Vergebung. She knows when to compromise between her expectations and the expectations of her children. Und sie weiß, wann sie Kompromisse eingehen muss zwischen ihren Erwartungen und den Erwartungen ihrer Kinder. She realizes she does not have to do everything around the house. Und sie erkennt, dass sie nicht alles im Haushalt tun muss, but asks for help. Sondern sie, dass sie auch um Hilfe bitten kann. She channels her children to mentors. Sie bildet ihre Kinder, also sie bringt ihre Kinder mit Mentoren zusammen. She doesn't speak bad about her husband to her kids. Sie spricht nicht schlecht über ihren Ehemann vor ihren Kindern. And finally, und schließlich, she recognizes that her kids are number two to her husband. Sie erkennt, dass ihre Kinder die Nummer zwei sind gegenüber von ihrem That's Ehemann. What the evening worship team thinks das, about das motherhood. Denkt das Abendanbetungsteam über Mütter. Some of them. Okay, I want to talk a little bit about mothers today. Ich möchte heute gerne über Mütter sprechen. And before we begin, let's pray. Und lass uns beten, bevor wir anfangen. Father, thank you so much for life. Vater, danke so sehr fürs Leben. For expression. Für einen Ausdruck, for freedom, für Freiheit, for creativity, für Kreativität. We thank you for our moms. Danke für unsere Mütter. We all have a mom. Jeder von uns hat eine Mutter. Whether we know them or not. Egal, ob wir sie kennen oder nicht. And we're very thankful for bringing us into this world. Und wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie uns auf die Welt gebracht hat. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 100 million sperm cells. 100 Spermazellen. 100 million. 100 Millionen Spermazellen. We're competing with you. Haben mit dir gewetteifert. For that one egg. Für dieses eine Ei. And you got it. Und du hast es erwischt. You are a winner. Du bist ein Sieger. The fact that we are just alive. Allein die Tatsache, it's like hitting the lottery 10 times in a row. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß wie die das Lotto 10-mal hintereinander zu gewinnen. We won. We're here. We're wir alive. Haben gewonnen. Wir sind hier. Wir it's sind this lebendig. Unbelievable gift. Das ist ein unglaubliches Geschenk from God. Von Gott. And it came through our moms. Und das kam durch unsere Mütter. And so we probably have the whole sphere of child mother relationship in this room. Und diese ganze Sphäre von Kind zur Mutter Beziehung, where some people really like their mom, haben wir hier in der Gemeinde, wo manche ihre Mutter sehr gern haben. Some people's moms are okay. Einige Mütter tolerable. Waren so okay, tolerierbar. And some people just didn't like their mother. Und einige Menschen mochten ihre Mutter vielleicht nicht. Some people nicht. Didn't know their mother at all. Oder manche kannten ihre Mutter vielleicht überhaupt nicht. Some people were orphans. Manche Kinder waren vielleicht Waisen. Then we have mothers who enjoy being mothers. Dann gab es Mütter, die gerne Mutter waren. Mothers who tolerate it. Und Mütter, die das irgendwie nur toleriert haben. And then mothers who wish they were not mothers. Und dann vielleicht Mütter, die sich gewünscht haben, keine Mutter zu sein. Much of the time. Die meiste Zeit. But there's no one here that ever wishes or is happy that they did not have a mother. Aber ich glaube, es ist keiner hier, der sich wünschen würde, keine Mutter zu haben. People who don't know their mothers, Menschen, die ihre Mutter nicht kennen. I've never met anyone who never desired to know their mother. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der kein Verlangen danach hatte, seine Mutter kennenzulernen. I talked to my mother this week and ich habe am Wochenende mit meiner Mutter gesprochen. She said, "Tell the church." Und sie hat gesagt, erzähl der Gemeinde, that my mother was very difficult, dass meine Mutter sehr schwierig war. But I loved her. Aber ich habe sie geliebt. No matter what. Egal was. And she really did. Und sie hat es wirklich getan. My grandmother was a very, very difficult person. Meine Großmutter war wirklich, wirklich eine schwierige Person. My mother took care of her till the day she died, and und meine Mutter hat sich um sie gekümmert bis an den Tag ihres really Todes. Endured a lot of stuff. Und sie hat sehr viel ertragen. Today I want to talk about a particular person in the Bible, a mother. Heute möchte ich über eine bestimmte Mutter in der Bibel reden. I'd like to show you a verse from Genesis. Und ich möchte euch einen Vers mit euch teilen aus 1. Mose. And it's from Genesis chapter 17. Aus 1. Mose 17. Speaking about Sarah. Und zwar geht's da um die Sarah. And it says this in verse 16. Und da heißt es in Vers 16. I will bless her. And give you, talking, God's talking to Abraham. I will bless her and give you a son from her. Da spricht Gott zu Abraham und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Yes, I will bless her richly. Ja, ich will sie überreich segnen. And she will become the mother of many nations. Und sie zur Mutter vieler Völker machen. Kings of nations will be among her descendants. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. And in going to Galatians chapter 4, verse 26. Und wenn wir uns dazu Galater 4, Vers 26 anschauen. Galatians 4, Paul is comparing Hagar with Sarah. In Galater 4 vergleicht Paulus Hagar mit Sarah. Hagar was a servant girl. Hagar war eine Dienerin. And Sarah was Abraham's wife. Und Sarah war Abrahams Ehefrau. And Paul says that Hagar is a type of a slave under the law. Und Paulus sagt, dass Hagar irgendwie ein Sklave unter dem Gesetz war. But Sarah is not. She's a symbol of grace. Aber Sarah nicht, sie ist das Symbol der Gnade. And then he says this about her in verse 26. Und er sagt das über sie in Vers 26. But the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. Sarah aber, die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. She is the free woman. Sie ist die Freie. And she is our mother. Und das ist unsere Mutter. She's our mother. Sie ist unsere Mutter. Have you ever thought about that? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Sarah is our mother. Sarah ist unsere Mutter. If you don't know your mother, wenn du deine Mutter nicht kennst, one day you'll at least know Sarah. Dann wirst du eines Tages zumindest die Sarah kennenlernen. Sarah is our mother. Sarah ist unsere Mutter. You have to think about that for a moment. Denkt einen Moment darüber nach. Sarah is my mother. Sarah ist meine Mutter. We have physical mothers. Wir haben leibliche Mütter. And we have spiritual mothers. Und wir haben geistliche Mütter. My mom is my spiritual, is my physical mother. Meine Mutter ist meine leibliche Mutter. But she's my spiritual sister. Aber sie ist meine geistliche Schwester. And actually, I'm her spiritual father. Und eigentlich bin ich ihr geistlicher Vater. Because I brought her to the Lord. Weil ich sie zum Herrn geführt habe. If you can figure that one out. Wenn ihr da jetzt das nachvollziehen könnt. So we have spiritual moms. Also wir haben geistliche Mütter. And it's interesting that it seems that the generations have no bearing on their relationship to us. Und es ist interessant, dass die Generation, you know, like if you're a grandmother, dass wenn die Großmutter, wenn du eine Großmutter bist, like those are my daughter's children. Sie immer so denkt, okay, das sind die Kinder meiner Tochter. They're my grandchildren, but das sind meine Enkelkinder. Like my children, they're my grandchildren. Aber es sind nicht meine Kinder, es sind meine Enkelkinder. But in the spiritual world, aber in der geistlichen Welt, Sarah is our mother. Ist Sarah direkt unsere Mutter. Doesn't say she's our great great great great great great great great great great great great great great great grandmother. Das heißt nicht, sie ist unsere Urgroßmutter. Our mother. Sie ist unsere Mutter. And God promised her. Und Gott hat ihr verheißen, that she would be fruitful. Dass sie fruchtbar sein wird. And that she, her descendants would be the kings of nations. Und dass ihre Nachkommen die Könige von Nationen sein werden. And she would be the mother of nations. Dass sie die Mutter von Nationen sein and wird. We are her children tonight. Wir sind ihre Kinder heute Abend. She's our mother. Sie ist unsere Mutter. We have physical mothers. Wir haben leibliche Mütter. And that's like the greatest gift we can have. Und das ist das größte Geschenk, das wir if haben you, können. If you cannot honor your mother, wenn du nicht deine Mutter ehren kannst, if you don't see the value of your mother, wenn du nicht den Wert deiner Mutter even siehst, in the worst case scenario, auch in dem schlimmsten Szenario, she brought you into the world. Aber sie hat dich zumindest auf die Welt even gebracht. In the very, very worst case scenario, sogar in dem allerschlimmsten Szenario, she was a vessel used by God was to give you life. Das Gefäß, das von Gott verwendet wurde, um dir Leben zu schenken. And that's a big deal. Und das ist schon eine große Sache, eine gewaltige Sache. And probably mothers more than anyone, und wahrscheinlich sind Mütter mehr als alle anderen, don't receive, the respect they should. Bekommen sie nicht den Respekt, den sie verdienen. They serve, they serve, they serve. Sie dienen und dienen und dienen. We don't recognize it until later. Und wir erkennen es nicht bis später. And often too late. Und oft ist es schon zu spät. The story of a little girl, she was in the flower shop. Da gibt es eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, die in einem Blumengeschäft war. And she was, a gentleman walked in, a businessman. Und ein Geschäftsmann kam hinein. And he went to order some flowers to be sent to his mother. Und hat einige Blumen bestellt, die an seine Mutter schicken lassen wollte. And the little girl was troubled. Und das kleine Mädchen hatte einige Schwierigkeiten. And so he said, "What's the problem?" Und hat sie gefragt, was ist dein Problem? And so she said, "Well, I want to buy my mother a flower, but I don't have enough money." Und sie sagte, ich würde gerne meiner Mutter Blumen kaufen, aber ich habe nicht genug Geld. So he said, "I'll pay for it." Und hat gesagt, okay, dann zahle ich dafür. So he paid for the flower, the rose. Und hat für die Rose, für das Mädchen gezahlt. And he said, "Do you need a ride? I'll take you to your mom." Und hat sie gefragt, brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Ich kann dich zu deiner Mutter bringen. And she said, "Yes." Und sie hat gesagt, ja. So they got in the car and she was directing him. Und sie stiegen ins Auto und sie hat ihm den Weg angesagt. And they came to the cemetery. Und sie kamen an den Friedhof. And she laid her flower on her mother's grave. Und sie hat die Blume auf das Grab ihrer Mutter gelegt. Then the businessman went back to the flower shop. Dann ging der Geschäftsmann nochmal zurück in das Blumengeschäft. Cancelled the order. Und hat seine Bestellung gecancelt. Zurückgezogen. Bought some flowers. Und hat selbst Blumen gekauft. And he drove 200 miles. Und er ist 200 Meilen weit gefahren. To give him to his mom. Um sie selbst seiner Mutter zu überreichen. You know, oftentimes it's like too late before we recognize the value of a mom. Und oft ist es zu spät, um den Wert seiner Mutter zu erkennen. Don't wait. Aber warte nicht. Make the phone call. Ruf an, mach den Telefonanruf. Call your mother as much and often as you can. Ruf deine Mutter so oft an, wie du kannst. Sarah is our mother. Sarah ist unsere Mutter. When we see her, we will understand what that means. Und wenn wir sie sehen, werden wir verstehen, was das heißt. We are the fruit of her prayer. Wir sind die Frucht ihres Gebets. We came through promise. Wir kamen durch eine Verheißung. And through Christ, we are her children. Und durch Christus sind wir ihre Kinder. Because through her natural line came the Messiah. Weil durch ihre natürliche Blutlinie kam der Messias. And by believing in Christ, und durch den Glauben an Christus, we become her children. Wurden wir ihre Kinder. And the scripture says we are the true children of Abraham. Und in der Schrift heißt es, dass wir die wahren Kinder Abrahams sind. Because Abraham is the father of faith. Weil Abraham ist ein Vater des Glaubens. But Sarah is the mother of grace. Aber Sarah ist die Mutter der Gnade. She is free. Sie ist frei. Abraham is the father of faith. Abraham ist der Vater des Glaubens. Sarah is the mother of grace. Und Sarah ist die Mutter der Gnade. And we are saved by grace through faith. Und wir sind errettet durch Gnade im Glauben. Not of works, nicht durch Werke, not of ourselves, nicht durch uns selbst, lest we should boast, und wir sollen uns nicht rühmen, for we are his workmanship, weil wir sind sein Meisterwerk, created in Christ Jesus, geschaffen in Christus Jesus, unto good works, zu guten Werken hin, foreordained, die vorherbestimmt waren, that means planned by God, die Gott vorausgeplant hat, that we should walk in them, dass wir in ihnen wandeln sollen. Sarah is our mother. Und Sarah ist unsere Mutter. And if we walk in freedom, und wenn wir in der Freiheit wandeln, understanding a grace, und indem wir die Gnade verstehen, and the freedom is that we are free from having to do it ourselves. Und Freiheit bedeutet, dass wir frei sind davon, es selbst tun zu müssen. God has planned a course for our life. Gott hat einen Kurs für unser Leben bestimmt. And we are free from having to do this on our own. Und wir sind davon befreit, dass wir es uns selbst, also selbst tun müssen. His grace will do it. Seine Gnade wird das He tun. Is working in us. Sie arbeitet in uns. Both to will and to do of his good pleasure. Um das Wollen und das Tun zu vollbringen, zu Now seiner this Freude. This doesn't come without testing. Und das kommt nicht ohne Prüfungen. And God had to bring Sarah to a place where she understood grace. Und Gott musste Sarah zu dem Ort bringen, wo sie die Gnade verstand. That Sarah, it's not about what you can do. Sarah, es geht nicht darum, was du tun kannst. It's about what I can do. Es geht darum, was ich tun kann. So God purposely waited until she was 90 years old. Also hat Gott absichtlich gewartet, bis sie 90 Jahre alt war. And when God promised them a son, und als Gott ihnen einen Sohn verheißen Sarah hat, had her own ideas. Hatte Sarah ihre eigenen she Ideen. She said, you know, I'm too old for this. Sie hat sich gedacht, naja, ich bin zu alt dafür. Abraham, Abraham, take Hagar, nimm Hagar and have a son, und habe einen Sohn. And he'll be my son, und er wird dann mein Sohn he'll sein. Be the heir, und er wird der Erbe sein. And Abraham said, und Abraham sagte, I don't know if I can do that. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. And Sarah said, I think you can do it. Und Sarah hat gesagt, ich glaube, du schaffst and Abraham das. Said, okay. Und Abraham sagte, okay. So Abraham went and had sex with Hagar. Und Abraham ging hin und hatte sechs Geschlechtsverkehr mit Hagar. And then they had Ishmael. Und sie zeugten Ishmael. And God said, Abraham, Abraham. Gott sagte, Abraham, Abraham. That's not the son I'm talking about. Das ist nicht der Sohn, von dem ich gesprochen habe. I'm gonna have a son through Sarah. Du wirst einen Sohn haben durch Sarah. And so God came and spoke to Abraham. Und so kam Gott und sprach mit Abraham. And told him that. Und hat ihm das gesagt. And Abraham fell on his face. Und Abraham fiel auf sein Angesicht. And he started laughing. Und fing an zu he lachen. Was just laughing. Er hat einfach nur gelacht. Because it was so funny. Weil es so lustig he war. Just, in his mind, he just pictured Sarah pregnant. In seinem Verstand oder in seinem Geist hat er sich Sarah schwanger and he started vorgestellt. Laughing. He's just dying. Und er lacht nicht nur, er stirbt fast vor Lachen. And then Sarah overhears the conversation between the Lord und Sarah hört dem Gespräch zu zwischen Abraham und dem Herrn. And she starts laughing. Und sie fängt auch an zu lachen. And she's laughing and the Lord says, "Why are you laughing?" Und als sie lacht, fragt der Herr, warum lacht sie? I didn't laugh. Ich habe nicht gelacht. You did laugh. Doch, du hast gelacht. Did I? Habe ich wirklich? Of course you did. Natürlich hast du es getan. Of course you did. If we knew what God had planned, we would be laughing. Wenn wir wüssten, was Gott vorausgeplant hat, würden wir auch lachen. In unbelief. Im Unglauben. He said, it's ridiculous. Wir würden sagen, das ist lächerlich. I would never do that. I could never do that. Wir würden sagen, ich könnte das nie machen. And God said, because it's not about you. Und Gott sagt, weil es nicht um dich geht. It's about me. Es geht um mich. It's about what my grace wants to do in you. Es geht darum, was meine Gnade in dir tun will. All I need is an empty vessel. Alles, was ich brauche, ist ein leeres Gefäß. So he made sure that Sarah was barren. Also geht es sicher, dass die Sarah ein Kind empfängt. That she was also, dass sie nicht Kinder empfangen kann. Yeah, she was barren. Also sie war kinderlos. That's what God does in our life. Und das macht Gott in unserem Leben. He brings us to a place where we can do nothing. Er bringt uns an einen Ort, wo wir nichts tun können. We reach this place, and God says, "You're almost there." Und je näher wir zu dem Platz kommen, desto schwieriger wird es für uns. Und Gott sagt, du bist fast da. And then God begins to move. Und dann beginnt Gott sich zu bewegen. When we when we realize it's grace. Und wenn wir erkennen, dass es Gnade ist. Now, let's see. Sarah is pregnant. Also Sarah wird schwanger. She's 90. Sie ist 90 Jahre alt. And then she has Isaac or Isaac. Und dann gebiert sie Isaac. And at 37 years old, when Isaac is 37 years old, Sarah dies. Und als Isaac 37 Jahre alt ist, stirbt Sarah. And Isaac just is so incredibly sad. He's not married yet. Und Isaac ist so unglaublich unglücklich. Er ist noch nicht verheiratet. Isaac, I'm going the way of the earth. Sie sagt, Isaac, ich gehe den Weg der Erde. The Lord will provide for you. Aber der Herr wird für dich sorgen. But Mom, there's no girls. Aber Mom, es gibt da keine and Mädels. I'm not allowed to marry one of the Canaanites. Und ich darf keine der Kanaaniterinnen heiraten. My son, my son. Mein Sohn, mein Sohn. The Lord will provide. Der Herr wird dich versorgen. Trust in the Lord with all your heart. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen all your soul Herzen. And all your mind. Mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. With all your strength. Mit deiner ganzen Stärke. I'm going the way of the earth now. Ich gehe jetzt den Weg der Welt. Trust in the Lord with all your heart. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen don't Herzen. Forget to brush your teeth, Isaac. Und vergiss nicht, deine Zähne zu putzen, Isaac. No girl's gonna like you with smelly breath. Kein Mädchen wird auf trust in the Lord, I'm going the way of the earth. Vertrau auf den Herrn, ich gehe trust den Weg der Welt. Der Erde. Trust him. Vertrau ihm. Goodbye, Isaac. Auf Wiedersehen, Isaac. Remember, Isaac. Erinnere dich dran. Remember, when you meet her. Wenn du sie triffst. Be kind to her. Sei Isaac. Freundlich ihr gegenüber. Be a nice boy. Sei ein netter junger Mann. Make sure you have good table manners. Geh sicher, dass deine Tischmanieren in Ordnung sind. And change your underwear every day, okay? Wechsel deine Unterwäsche jeden Tag. Now, Isaac, I understand all about not trusting the Lord. I understand that. Ich verstehe es, wenn man sich nicht auf den Herrn verlassen will. I didn't trust the Lord either. Ich habe mich auch nicht auf den Herrn verlassen am Anfang. I mean, between me and you, when the Lord told me I'd be pregnant. Zwischen dir und mir, als der Herr mir gesagt hat, ich würde schwanger werden. I was laughing so hard. Ich habe so stark gelacht. I almost peed in my pants. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Trust in the Lord with all your heart. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Don't lean on your own understanding. Verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Acknowledge him in all of your ways. Erkenne ihn in all deinen Wegen. And the Lord will make your path straight. Und der Herr wird deinen Pfad gerade machen. And then she dies. Und dann stirbt sie. And Isaac is so sad. Und Isaac ist so traurig. He's like in the world on his own. Er ist auf der Welt ganz allein. I mean, his dad's somewhere, but he was. Sein Vater ist irgendwo da. He was like a mama's boy, you know. Aber er war irgendwie so ein Muttersöhnchen. And then his, because his dad is really old. Weil sein Vater ist schon sehr, sehr alt. So his dad calls one of his servants in. Und sein Vater ruft einen seiner Knechte. And said, "Look, swear to me that you don't let Isaac marry one of these Canaanite girls. Swear to me." Er sagt zu seinem Knecht: "Versprich mir, dass Isaac keine der kanaanitischen Frauen heiraten wird." Go find him a wife among our relatives. Find ihm eine Frau von einem unserer Verwandten. So he does. He goes, travels a long way and brings back Rebecca. Und das macht er. Zieht hin und bringt Rebecca zurück. But Sarah never met Rebecca. Aber Sarah hat die Rebecca nie kennengelernt. She never saw her. Sie hat sie nie gesehen. And here's my point today. Und da ist der Punkt, auf den ich heute hinaus will. Is that so much of the blessing that we're going to experience? So viel von dem Segen, den wir erfahren sollen, is out of our reach right now. Ist zurzeit außer unserer Reichweite. It's beyond what we can see. Es ist darüber hinaus von dem, was wir sehen it's können. It's not on the radar screen. Es ist nicht auf unserem Radarschirm. But that's the way God planned it. Aber so hat Gott es geplant. Last week I was speaking at the Four Corners Church. Letzte Woche habe ich an der Four Corners Gemeinde gepredigt. And after the service, a gentleman came to me. Und nach dem Gottesdienst kam ein Gentleman auf mich zu. And he said, und er hat gesagt, "Do you remember me?" Erinnerst du dich an mich? And I looked at him and I thought, "Yeah, I know this guy, but I don't." I looked at him and I thought. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, irgendwie kenne ich ihn, aber andererseits kann ich ihn nicht zuordnen. I said, "Sit down." So we sat down. I looked in his face and I said. Also haben wir uns hingesetzt und ich habe ihm sein Gesicht betrachtet. Herbert. Und ich habe gesagt, Herbert. He said, "No." Er sagt, nein. Hermann. Hermann. I said, "Exactly." Genau. Hermann. Hermann. I said, "Hermann, you are Hermann?" Sagst du, bist Hermann? You are Hermann? Du bist Hermann? Do you know why I didn't recognize him? Weißt du, warum ich ihn nicht erkannt habe? Because the last time I was with him, he was not saved. Weil das letzte Mal, als ich bei ihm war, war noch nicht errettet. I was with him in his apartment debating about the Lord. Und ich war mit ihm in seiner Wohnung und wir haben über den Herrn diskutiert. You know, and he never smiled back then. Und zur damaligen Zeit hat er nie gelächelt. He just talked like that. Und hat immer so gerödert. Schon. Never smiled. Er hat nie gelächelt. But now he had this smile that was so big that if he didn't have ears, it would go around his head. Und jetzt hat er so stark gelächelt, dass wenn er keine Ohren gehabt hätte, sein Lächeln rund um den Kopf gekommen wäre. It was like from one ear to the other. I couldn't recognize him because the smile was so huge. Und ich habe ihn nicht erkannt, weil sein Lächeln so groß war. And he said to me, und er hat zu mir gesagt, I did get saved ich wurde errettet. 1998 in your church service. 1998 in deiner Gemeinde, in deinem Gottesdienst. He was walking with the Lord ever since. Und seitdem ist er mit dem Herrn unterwegs. He got married. Er hat geheiratet. Er hat Kinder. The pastor told me he has a pastor's heart. He's an awesome guy. Und der Pastor hat mir gesagt, dass er das Herz eines Pastors hat und dass er ein erstaunlicher Mann ist. One of the happiest moments of my last 25 years. I was so incredibly blessed. Und das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben in den letzten 25 Jahren. I mean, there's many, but one of 100, you know? Also es gab viele glückliche Momente, aber einer von 100. It was so awesome. I thought, who would ever have known this? Es war so großartig. Ich habe mir gedacht, wer hätte das je vorhersehen können? Do you know how many of those are waiting for us? Und weißt du, wie viele von solchen Leuten auf uns warten? God is going to surprise us. Gott wird uns überraschen. We're going to meet Sarah, and Sarah is going to say, "I'm your mom." Und wir werden Sarah treffen und sie wird sagen, hey, ich bin deine Mutter. And she's not going to be an old lady. Und sie wird keine alte Frau sein. We're all going to be like in perfect age in heaven, you know? We're all going to be like the same age. Wir werden alle das perfekte Alter haben. They're going to be little kids and stuff and saying, "Hey, I wish I died when I was grown up." Und werden keine kleinen Kinder sein und sagen, never mind. Okay. You know, the little kids there and said, you know, I died when I was 5 and now I'm 5 for all of eternity. Ja, okay, also die kleinen Kinder, die gesagt haben, ich bin mit 5 gestorben und bin jetzt die ganze Ewigkeit lang nur 5 Jahre alt. We see her and it's like, oh my gosh, you are Sarah? Und wir werden sie sehen und sagen, oh mein Gott, du bist Sarah? You believed a promise. Du hast an eine Verheißung geglaubt. And because you believed, und weil du geglaubt hast, I am in eternity today. Bin ich heute in der Ewigkeit. You are truly my mother. Du bist wahrhaftig meine Mutter. Everything came because you believed a promise. Und alles ist gekommen, weil du an eine Verheißung geglaubt hast. And all of this blessing was released into history. Und dieser ganze Segen, der in die Geschichte eingeflossen ist. Because you believed the impossible. Weil du das Unmögliche geglaubt hast. And yet you were so human that you didn't believe it at the beginning. Und gleichzeitig warst du so menschlich, dass du es am Anfang nicht geglaubt hast. But then you came to your senses and you believed. Aber dann bist du zu Sinnen gekommen und hast geglaubt. And now you are a symbol. Und jetzt bist du ein Symbol of grace. Der Gnade. Because you couldn't do it. Weil du es nicht getan, also schaffen konntest. And I am your child. Und ich bin dein Kind. And we're going to meet people. Imagine if there's like 4 generations per century, you know, every 25 years another generation starts. Und stell dir vor, wie viele Generationen es gibt, wenn alle 25 Jahre eine neue Generation anfängt. So in one century there's 4. In einer Generation waren es vielleicht 4. So in a millennium there's 40. Im Millennium gibt es 40. If we go all the way back to Adam, there's like 250. Wenn wir ganz zurückgehen bis zu Adam, da waren es 250. Maybe generations. Generationen. And imagine you get to heaven and someone comes up to you and says, und stell dir vor, du bist im Himmel und jemand kommt auf dich zu und sagt zu dir, I'm your dad. Ich bin dein Vater. From 198 generations back. Von 180 Generationen zuvor. I was a believer. Ich war ein Gläubiger. I believe the promises. Ich habe den Verheißungen geglaubt. That's why you're still alive. Deswegen bist du heute noch am Leben. Because I was in a war. Weil ich war in einem Krieg. Everybody was getting killed. Und jeder wurde getötet. But I trusted in God. Aber ich habe auf Gott vertraut. And I survived. Und ich habe überlebt. And if I had died, und wenn ich damals gestorben wäre, you wouldn't be here today. Dann würdest du heute nicht hier sein. And we just hear all these stories and stories and stories. It's a miracle that we're alive today. Und wir hören eine Geschichte nach der anderen und es ist wirklich ein Wunder, dass wir heute noch leben. And we begin to realize the inheritance that we have behind us. Und wir sehen das Erbe, das wir hinter uns haben. Mary's grandfather. Mary's Großvater. Was a missionary to North Korea. War ein Missionar in Nordkorea. When it was one country. als es noch ein Land war. Then the war came. Dann hat der Krieg begonnen. They told all the missionaries to retreat to the south. Und sie haben den Missionaren gesagt, sie sollen sich alle in den Süden zurückziehen. But he stayed. Aber er ist dort geblieben. Then he was arrested. Dann ist er eingesperrt worden. And then he was killed. Und dann wurde er getötet. Mary's mother, Mary's grandmother, Mary's Großmutter, carried five children. Hat fünf Kinder von Pyongyang to Seoul nach Seoul in the winter, im Winter, in the snow, im Schnee. She walked all the way down. Sie ist den ganzen Weg zu Fuß gegangen mit fünf Kindern, begging from house to house. Und sie haben sich von Haus zu Haus weitergebettelt, um die Kinder durchzufüttern, und sind weiter marschiert. She never learned English. Sie hat nie Englisch gelernt. 50 years she outlived her husband. Sie hat 50 Jahre nach dem Tod ihres Mannes noch weitergelebt. And she prayed. Und sie hat gebetet. Und meine Frau, when she was 13, als sie 13 war, was like this angry kid, you know? Sie war dieser sehr zornige Kind. Really mean and sehr gemein. Really unhappy. Und sehr unglücklich. And right in the midst of this unhappiness, und genau in der Mitte von diesem Unglücklichsein und dieser Rebellion, Mary's grandmother, war Marys Großmutter, saw her, hat sie angeschaut, and said to the aunt, und hat zur Tante gesagt, Mary is going to marry a pastor, wird einen Pastor heiraten, and serve in the house of the Lord, und wird im all Haus the days of her life. Des Herrn dienen, alle Tage ihres Lebens. The aunt thought the grandmother was crazy. Und die Tante hat gedacht, dass die Großmutter verrückt ist. And then Mary married me. Und dann hat Mary mich geheiratet. And then the aunt said, Robert's not a pastor. Und die Tante hat gesagt, Robert ist noch kein Pastor. He's a carpenter. Er ist Tischler. So grandma was wrong. Also hat sich die Großmutter geirrt. And then 3 years later we moved to Austria. Und 3 Jahre später sind wir nach Österreich gegangen. We started this church. Wir haben diese Gemeinde begonnen. And the news went back to the aunt that Robert's now pastoring a church. Und die Neuigkeiten sind zurück zur Tante gegangen, dass Robert jetzt ein Pastor einer Gemeinde ist. Told us this story years later. Und diese Tante hat uns diese Geschichte Jahre später erzählt. Years later. Jahre später. We have no idea. Wir haben keine Vorstellung davon. The power and the effect we will have by believing a promise. Die Kraft und den Effekt, den wir haben werden, indem wir eine Verheißung glauben. We are so short-sighted. Wir sind so kurzsichtig. You know, we just see our little life and just a few years ahead of us. Wir sehen unser kleines Leben immer nur ein paar Jahre voraus. And vielleicht. When something doesn't go our way, we just like, it's not worth it. Und wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir uns vorstellen, sagen wir, das hat keinen Wert. But if we look at these people like Sarah and Rebecca and all these different people. Aber wenn wir uns diese Menschen anschauen, wie Sarah und Rebecca und alle anderen Menschen. And the effect that their faith had into generations. Und den Effekt, den ihr Glauben in Generationen hatte. There is a cloud of witnesses that is waiting in heaven. Da gibt's diese Wolke von Zeugen, die im Himmel auf uns wartet. In Hebrews chapter 12 verse 1. Hebräer 12 Vers 1. And when we get there, und wenn wir dorthin kommen, I really believe that there's a calendar book somewhere that tells everyone who's coming. Dann gibt's diesen Kalender, dieses Buch, das jedem sagt, der dorthin kommt. That when we get to heaven, we are welcomed. Dass wenn wir in den Himmel kommen, dass uns sagt, dass wir willkommen sind. And we're going to be welcomed by people we don't even know. Dass wir von Menschen willkommen werden, die wir noch gar nicht but kennen. Know us. Aber sie kennen uns. Because we are 10 generations later in their line. Weil wir 10 Generationen in ihrer Linie später and they vorkamen. Were a believer. Und sie waren Gläubige. And they prayed and they prayed for their kids and they believed. Sie haben für ihre Kinder gebetet und sie haben geglaubt. And 10 generations later, und 10 boom, Generationen später, you appeared. Und warst du da? You don't think that they're interested in you? Und glaubst du vielleicht nicht, dass sie ein Interesse an dir haben? Going to be such a big crowd waiting for each one of us. Und ich glaube, es wird so eine große Volksmenge geben, die auf jeden von uns wartet. Who are you? Wer bist du? I am 29 generations back. Ich bin 29 Generationen vor dir da gewesen. I am one of your mothers. Ich bin eine deiner Mütter. You're kidding me. Du machst Scherze. No, I prayed for you. Nein, ich habe für dich gebetet. 650 years ago. 650 Jahre vorher habe ich gebetet. For my kids. Für meine Kinder. And you are the result. Und du bist das Resultat, das Ergebnis davon. And you know what? There's people who are ahead of us. Es gibt da Menschen, die uns voraus sind. And one day we'll be in that crowd. Und eines Tages werden wir in dieser Menge and stehen. We'll be waiting for people to come. Und wir werden auf die Leute warten, die noch kommen werden. It all depends on a promise. Und es hängt, kommt immer nur auf eine Verheißung drauf an. Sarah believed the promise, it says in Hebrews 11. Sarah hat an die Verheißung geglaubt, heißt es in Hebräer 11. She believed what God said. Sie hat daran geglaubt, was Gott verheißen hat. Now someone might say, well, God didn't tell me personally that I'd get pregnant. Und vielleicht sagt jemand, hey, Gott hat mir nicht persönlich gesagt, dass ich schwanger werden würde. God told us that all things work to the good. Aber Gott hat uns gesagt, dass alles zum Guten wirken wird. For those who love him. Für die, die ihn lieben. Everything works for the good. Alles wirkt zum Guten. Nothing happens to us, everything happens for us. Nichts wird uns passieren, sondern alles passiert für uns. It's awesome. Und das ist erstaunlich. God wants us to be a free people. Gott will, dass wir freie Menschen sind. He needs to show us. Und er muss es uns zeigen. It's not about us. Dass es nicht um uns geht. It's about his grace. Es geht um seine Gnade. What will it take for God to convince me? Was würde es für Gott brauchen, um mich zu überzeugen? That his plan for my life. Dass sein Plan für mein Leben. Does not depend on my strength. Nicht von meiner Stärke abhängt. But on his grace. Sondern von seiner Gnade. Study the life of Sarah and Abraham. Studiere oder lerne von dem Leben von Sarah und and Abraham. You will see what God took them through, und du wirst sehen, wo Gott sie durchgeführt hat, to show them that it's by grace, um ihnen zu zeigen, dass es durch Gnade geschieht. Through faith. Durch Glaube. By grace. Durch Gnade. Through faith. Durch Glaube. By grace. Durch Gnade. Through faith. Und durch Glaube. By grace. Durch Gnade. Through faith. Und durch Glaube. Let's pray tonight. Lasst uns beten heute Abend. And be encouraged. Und sei ermutigt. Be encouraged to grab a promise. Sei ermutigt und greif nach der Verheißung. He will never leave us nor forsake us. Er wird uns nie verlassen noch vergessen. The Lord is my shepherd. I will never lack anything. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Auch wenn ich wandere durch das Tal des Todes und des Schattens, for you are so fürchte ich mich with me. Nicht, denn du bist bei mir. You are with me. Du bist bei mir. Your rod and your staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. If I confess my sin, wenn ich meine Sünde bekenne, he is faithful and just. Dann ist er treu und gerecht, to forgive me. Um mir zu vergeben. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we'll never, never understand. Wir werden niemals verstehen, until you explain it to us in eternity. Bis du es, dass du es uns erklärst in der Ewigkeit. The miracle that we live every day. Das Wunder, das wir leben jeden Tag. The miracle of life. Das Wunder des Lebens. The miracle of freedom. Das Wunder der Freiheit. The miracle of salvation. Das Wunder der Errettung. Will never, ever, ever comprehend. Das nie zu Ende ist. Will never comprehend. Das werden wir nie verstehen, erfassen können. Until you show it to us. Bis dass du es uns zeigst. But by faith we want to scratch the surface. Aber im Glauben wollen wir an der Oberfläche kratzen. We want to understand. Wir wollen es verstehen. We want to be a thankful people. Wir wollen ein dankbares Volk sein. We want to dwell on these things. Wir wollen darauf wachsen. And meditate day and night. Und wir wollen darüber nachdenken, meditieren Tag und Nacht, über deine Liebe, on your power, über deine Kraft, on your promises, über deine Verheißungen. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist heute Abend jemand hier and you've never received the love of God into your life. Und du hast vielleicht noch nie die Liebe Gottes in deinem Leben erfahren. God promises, und Gott verspricht, he loved the world so much, dass er die Welt so sehr geliebt hat, that he sent his only son, dass er seinen einzigen Sohn hingab. That here's the promise. Und hier kommt die Verheißung. Whoever believes in him, dass jeder, der an ihn glaubt, would have eternal life. Ewiges Leben haben würde. Do you want eternal life tonight? Und willst du ewiges Leben heute haben? Pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Speak to me. Sprich zu mir. Teach me. Lehre mich. Embrace me. Umarme mich. Receive me as your son. Empfange mich als deinen Sohn. Or daughter. Oder Tochter. Speak these words out now. Sprich diese Worte jetzt aus. Very quietly, God. Ganz leise, Gott. God, forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Say those words. Sprich diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. There are so many people. Es gibt so viele Menschen. Who need us. Die uns brauchen. To believe a promise. Um an eine Verheißung zu glauben. They are not even alive yet. Sie sind vielleicht noch nicht mal am Leben. They are the generations to come. Sie sind die Generation, die noch kommen wird. And decisions that we make today. Und Entscheidungen, die wir heute treffen. Will either impact them or not impact them. Werden sie entweder beeinflussen oder auch nicht. Let's pray. Lasst uns beten. Father, you see all of our lives. Vater, du siehst all unsere Leben. There's such a temptation to just live life out. Und da ist so eine Versuchung darin, das Leben einfach nur hinfließen zu lassen. And just kind of go where the river goes. Und einfach sich hin ziehen zu lassen. That we are too content. Dass wir zu zufrieden sind. We're too easily pleased. Dass wir zu leicht zufriedenzustellen sind. By the mundane. Durch das Gewöhnliche. Father, forgive us. Vater, vergib uns. You offer us so much. Du bietest uns so viel an. Holy Spirit, speak to our hearts tonight. Heiliger Geist, sprich in unser Herz heute Abend. We want to follow you. Wir möchten dir folgen. With all of our hearts. Mit unserem ganzen Herzen. We have one life. Wir haben ein Leben. We want to go through the difficulties. Wir wollen durch sämtliche Schwierigkeiten durchgehen. Holding a promise. Und uns festhalten an der Verheißung. Like our mother Sarah. So wie unsere Mutter Sarah. Like our father Abraham. So wie unser Vater Abraham. God will never leave me. Gott wird mich nie verlassen. God will never leave me. Gott wird mich nie verlassen. God will never leave me. Gott wird mich nie verlassen. He will never forsake me. Und er wird mich nie vergessen. Trust in the Lord with all your heart. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Trust him. Vertrau auf ihn. He will never leave you. Er wird dich nie verlassen. Holy Spirit, we pray tonight. Heiliger Geist, wir beten heute Abend. That you would open our hearts. Dass du unsere Herzen öffnest. And open our minds. Und unseren Verstand. As we lay in our pillow tonight. Dass wir nur heute auf unserem Polster liegen. We would just think about the miracle of life. Dass wir über das Wunder des Lebens nachdenken. And be such a blessed people. Dass wir so gesegnete Menschen sind. We are free. Wir sind frei. By your grace. Durch deine Gnade. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Just lift your hand to the Lord. Heb deine Hand zum Herrn. Just thank him for the miracle of life. Dank ihm für das Wunder des Lebens. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord. Thank you for bringing us into being. Danke, dass du uns ins Sein geatmet hast. Thank you for your promises, Lord. Danke für deine Verheißungen. We pray for this country tonight. Und wir beten für dieses Land heute Abend. Decisions that we make will influence others. Dass die Entscheidungen, die wir treffen, Einfluss auf andere haben würden. We pray that there'll be godly decisions. Und wir bitten dich, dass es da göttliche Entscheidungen gibt. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch.